Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Top 5. Wenn am Dienstag in Frankfurt am Main wieder die Buchmesse eröffnet wird, stellt sich einmal mehr die Frage, wie das alte Medium überleben kann, angesichts der Konkurrenz der Texte, die sich auf den neuen elektronischen Medien präsentieren. Im Kino auf jeden Fall ist das Buch, das alte, das aus Papier, immer wieder präsent. Ja, das Kino feierte gar die Sinnlichkeit von Einbänden, Buchrücken und das Papier mit den Buchstaben. Hartwig Tegler mit den Top 5 der faszinierendsten Bücher im Film. Würden Sie jetzt den Film starten? Lesbares? Bücher. Was ein Buch ist, weißt du doch sicher. Was tun Sie hier? Ich lese. Die Bücher sind das letzte Band, über das wir Verbindung halten können mit der Welt. Platz 5. Die unendliche Geschichte von Wolfgang Petersen. 1984. Im Antiquariat findet der kleine Bastian. Aber Ihre Bücher sind alle alt. Bei dem ebenfalls alten Buchhändler ein altes, verstaubtes Buch mit einer Geschichte. Ja. Eine Geschichte, die nie aufhört. Und wie wir es aus den Filmen kennen, in denen Bücher eine Hauptrolle spielen, wenn die dicken Seiten aus dem schweren Buch Ledereinband umgeblättert werden. Wir riechen fast das angestaubte alte Papier. Es ist erregend, fremd, sonderbar wie vertraut in einem. Auf einer Seite dann ein Bild und das Bild wird beweglich, wird Film. Und Bastian, der Junge aus der unendlichen Geschichte, fällt hinein in die Geschichte mit den bewegten Bildern. Und zwei fremde wie ganz nahe geliebte Medien, Buch und Kino, haben sich für einen faszinierenden Moment die Hand gereicht. Ich bin Ihre Vorleserin. Dann lesen Sie. Platz 4. Die Vorleserin von Michel de Ville, 1988. Constance liest ihren Kunden vor und verwandelt sich dabei in die Vorleserin aus dem Buch. Die Bücher in diesem Film, meist nur Taschenbücher, praktisch nicht unbedingt schön, aber trotzdem sind sie und das Lesen aus ihnen wunderbar sinnlich. In der Liebe darf man nichts überstürzen. Man muss die Dinge dauern lassen. Also werde ich jetzt in unserem Buch weiterlesen. Oh nein, nein, nein, nein. Die zwei Strolche änderten ganz plötzlich. Die Vorleserin ist eine flirrende Liebeserklärung an die Erotik des Lesens und an die Darstellerin Miu Miu, die wie der Film die Realität immer wieder hinter sich lässt, also in den Traum eintritt. Traummaschine Buch, Traummaschine Kino. Wunderschön, nicht wahr? Der matte Glanz. Platz 3. Die neuen Pforten von Roman Polanski. 1999. Der exquisite Goldschnitt. Ganz zu schweigen von den Jahrhunderten an Weisheit, die sie beinhalten. Diese Ausgaben hier sind die seltensten und begehrtesten. Wie jede Reise hinein in ein Buch, auch Lesen genannt, ein Abenteuer bedeutet, so ist dabei natürlich nicht von vornherein ausgemacht, ob wir einem Engel oder einem Dämon begegnen. Der Buchdetektiv bei Polanski trifft auf Letzteren. Lucifer? Der hat ein Buch geschrieben, das Johnny Depp im Film sucht. Vielleicht sucht es auch ihn. Wobei der eine Die ist in Gestalt der Polanski-Gattin Emmanuelle Seigner, womit sich Grauen, Schaudern, Faszination und Schaulust bezüglich der Bücher im Film und in Bezug auf seine Hauptdarstellerin überlappen. Relativ ununterscheidbar. Platz 2. Der Name der Rose von Jean-Jacques Annaud, 1986. Auch William von Baskerville alias Sean Connery, mittelalterlicher Mönchsdetektiv, ist besessen von der Schönheit der Bücher. Entsprechend bildet die labyrinthische Bibliothek in Der Name der Rose eine Architektur aus wunderbaren alten Folianten, die für die Institution einer repressiven, verkrusteten Kirche eine Gefahr darstellen könnten. Ich will das griechische Buch sehen, von dem ihr sagt, es wurde nie geschrieben. Sagt der Mönch, der an die Kraft der Bücher und die der Gedanken und der Aufklärung glaubt, zum Mörder, ebenfalls Mönch. Ein Buch, das sich ausschließlich mit der Komödie beschäftigt, die ihr ebenso hasst wie das Lachen. Vergangenheit oder nahe Zukunft. Bücher als Gefährder bedrohen immer wieder die Macht. Platz 1. Fahrenheit 451 von François Truffaut. 1966. Was machst du da, Linda? Ich hab das im Haus gefunden. Das sind Bücher, verboten in dieser Welt, weil sie die Realität und nicht das harmonisierte Bild von ihr beschreiben. Hinter jedem dieser Bücher steht ein Mensch. Das interessiert mich. Bevor er mit seiner Liebe zu den Büchern zum Widerständler wird in diesem repressiven, bücherlosen Staat, muss Guy aufgespürte, illegale Bücher mit einem Flammenwerfer verbrennen. Truffaut inszeniert das kühl und unspektakulär, aber es zerreißt einem das Herz, wenn der Stapel von Büchern in Flammen aufgeht. Ein düsterer Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft. Hartwig Tegler mit seiner Top 5 der schönsten Filme, in denen Bücher eine zentrale Rolle spielen. Der Anlass dafür ist die Frankfurter Buchmesse, die in der kommenden Woche losgeht.